Kapitel 14. Eine Viertelstunde später sitzt Jannik zwischen Max und Herrn Bernheimer auf der Treppe und trinkt eine Cola. Es geht ihm jetzt wieder besser. Seine Angst ist vorbei und sein Handy hat er auch wieder. Max hat es unter der Treppe gefunden. Was du heute gemacht hast, Jannik? Nein, was ihr beide heute gemacht habt, das war ziemlich dumm, sagt Alois Bernheimer. Aber ich denke, das wisst ihr selbst. Die Jungs sehen sich an. Nächstes Mal redet ihr sofort mit der Polizei, ja? Haben wir doch, sagt Max. Aber der Beamte hat uns nur ausgelacht. Stimmt's, Jannik? Ja, genau. Haha, hihihi, hoho, hat er gemacht, der Beamte. Na, das muss dann ja ein ziemlich dummer Beamter gewesen sein, sagt Herr Bernheimer. Und dieser dumme Beamte sagt euch jetzt, dass ihr 4.000 Euro Belohnung bekommt. Wir suchen Sven Demmler, nämlich schon seit Monaten. Und ihr habt ihn gefunden. Und was ist mit unseren Eltern? Fragt Max. Da kann ich euch leider nicht helfen, sagt der Polizist. Heute Abend können sie eure Geschichte in jeder Zeitung lesen. Scheiße, sagt Jannik. Max' Handy klingelt. Noch eine SMS von seiner Mutter. Wir kommen in einer halben Stunde. Bei euch alles klar? Ja, Mama, schreibt Max zurück. Na, dann fahre ich euch jetzt wohl besser mal nach Hause, sagt Herr Bernheimer.